Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Hinweis an die Fernsehzuschauer, bekommt keinen Schreck. Es sieht hier lichtmäßig schrecklich aus. Der Grund ist, dass unsere Lichtanlage kaputt gegangen ist. Wir können das Licht nicht so einstellen, wie es sonst üblich hier ist in der Sendung. Und um diese Zeit ist auch kein Kollege von der Lichttechnik erreichbar. Also da müssen wir heute durch, wenn es auch so aussieht, als würde ich hier in einer Eistruhe sitzen, aber es ist schön muckelig warm hier. Also willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, erster Anrufer Patrick, 44 Jahre alt. Guten Morgen Patrick. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe einen Menschen begleitet, beziehungsweise meine Ex-Freundin, meine damalige Freundin, die vom Teufel besessen war. Die vom Teufel besessen war? Ja, das hört sich jetzt zwar ein bisschen verrückt an, war aber natürlich wirklich der Fall. Du hast sie begleitet, was heißt begleitet? Begleitet heißt, also wir waren ja damals ein Paar und als das dann damals anfing, war ich die ganze Zeit in ihrer Seite und habe sie einfach begleitet auf diesem Weg, um da wieder rauszukommen. Wie fing das denn an? Ja, es fing einfach damit an, dass sie damals Anfälle bekam, wo man erst dachte, ja gut, vielleicht könnte das auch epileptischer Seite sein. Mhm. Es war dann aber so, dass sie also in verschiedenen Sprachen reden konnte, die sie gar nicht kannte. Sie hat in mehreren Tonlagen gleichzeitig gesprochen, also Sopran und Bass gleichzeitig. Sie hatte Anfälle, in denen sie mich praktisch, ja, sie war 1,70 Meter groß, wiegt 50 Kilo und hat mich mehrfach, also durch die ganze Wohnung geworfen, wo wir dann also wirklich dachten, was ist da eigentlich los? Ja. Wie alt war sie? Ist 33. 33 war sie zu der Zeit? Ja. Hm. Das klingt ja wie in einem Horrorfilm, wie in einem Horror-Thriller. Ja. Ja. Der erste Schritt, wenn so etwas passiert, ist doch sicherlich der Schritt zu einem Psychiater. Ja, das haben wir uns damals auch überlegt, aber das war irgendwie jetzt für uns jetzt so nicht die erste Lösung, weil wir uns ein bisschen mit dieser Thematik einfach auskennen und haben dann ein bisschen anders Hilfe gesucht. Das heißt, klar, man hat dann erstmal gesagt, okay, das ist wie ein Horrorfilm, ja, und wir schauen jetzt mal, was ist da eigentlich wirklich passiert. Darf ich unterbrechen? Du sagst, weil ihr euch mit der Materie auskanntet. Das heißt, ihr habt euch vorher schon mit Exorzismus und Teufelsbesessenheit auseinandergesetzt? Nein, aber wir waren natürlich interessiert an diesen Themen, beziehungsweise was man halt so in den Medien halt einfach mitbekommt. Mhm. Ja. Und da haben wir uns einfach mit beschäftigt damals und deswegen war uns dann einfach auch so jetzt ein Psychiater in erster Linie jetzt nicht so das erste Mittel der Wahl. Finde ich eine heikle Entscheidung. Dass man nicht zuallererst einmal zu einem Arzt, einem Psychologen, einem Therapeuten, einem Psychiater geht. Ja. Warum war das wirklich so abwegig zu sagen, wir gehen nicht zu einem Arzt? Ja, es war einfach so, das, was dort vorgefallen ist, war einfach nicht mehr zu erklären, sage ich mal, jetzt mit irgendwelchen Dingen, die jetzt ein Psychiater vielleicht irgendwie klären konnte. Okay, aber ihr seid keine Psychiater gewesen. Nein, wir natürlich selber nicht. Okay, und was habt ihr denn gemacht? Also, es ist folgendermaßen gewesen, wir haben dann probiert, Hilfe zu bekommen und haben dann erstmal, ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte, ich könnte eine ganze Sendung füllen. Versuch's mal kompakt zu erzählen. Kompakt zu erzählen, okay. Also es waren Kontakte, die über Italien gingen, nachher über die Schweiz und dann letztendlich in Deutschland landeten. Wir haben dann dort endlich jemand bekommen von der katholischen Kirche, wo wir dann hin konnten. Normalerweise läuft sowas hier über eine Diözese, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir brauchen einen Bischof, wir brauchen Hilfe, weil wir sagen, es ist jetzt hier ein Fall von Umsessenheit oder Schikanen oder Besessenheit da. Und diese Geschichte war einfach relativ schwierig für uns, überhaupt dort Hilfe zu bekommen. Das hat also Wochen gedauert. Aber letztendlich seid ihr an einen katholischen Geistlichen gekommen. Richtig. Ich muss dazu auch sagen, also sie war nicht gläubig oder überhaupt nicht mehr gläubig. Ich bin aus der Kirche ausgetreten gewesen. Ich war früher evangelisch. Also ich bin bodenständig mit einem ganz normalen Beruf. Also umso komischer, dann den Schritt zur Kirche zu gehen. Ja, richtig. Und unterstreiche ich nochmal. Okay, ja. Dann erzähl mal weiter. Ihr seid dann einen katholischen Geistlichen. War das ein normaler Priester oder eine noch höher gestelltere Persönlichkeit? Das war schon ein Priester, sage ich mal, beziehungsweise es war eigentlich ein Pfarrer, der aber dann die Autorität hatte, auch, sage ich mal, diese, heute heißt es, Befreiungsdienste zu leisten. Mhm. Früher hieß es Exorzismen. Exorzismen oder Exorzismus heißt ja. Heute eigentlich nur in Italien. Als ihr zu diesem Mann kamt, ja. Hat der das sofort für sich akzeptiert, dass das eine Besessenheit ist? Oder hat er euch vielleicht zunächst doch auch empfohlen, zu einem Arzt zu gehen? Nein, also es war wirklich schon so, es war in einem Stadium, wo das schon zu erkennen war, wo er also auch diese Anwesenheit gespürt hat. Und diese Leute, die eben speziell auf diese, oder diese Pfarrer, ja, die speziell darauf ausgebildet sind, die spüren das ganz einfach, ob jetzt da wirklich etwas da ist oder ob man denen was vormacht oder wie auch immer das ist. Ja. Wie oft hatte deine Freundin denn diese Anfälle? Ich selber habe 120 Anfälle mitgemacht. Ach du Gott. In welchem Zeitraum? Ja, ungefähr, also das war Mai 2011 bis, ja, also geendet hat es dann Ende des Jahres 2011, da wurde es dann langsam besser, weil wir relativ viel unternommen haben. Okay, hat sie dann auch einen solchen Anfall in Anwesenheit des Geistlichen gekriegt? Ja. Auch in der Kirche mehrere. Es sind also auch Vorfälle passiert in der Kirche, wo man dann wirklich sagt, also da ging es dann auch nicht mehr mit rechten Dingen zu. Was denn? Das waren, wie sage ich mal, Poltererscheinungen, also das heißt, das war so oben, also in dieser Kirche oben war zum Beispiel, ist so ein Holz, also wo normal der Kirchenchor singt, ist so ein Holzgeländer. Mhm. Und du kannst das einfach so vorstellen, als hätte jetzt jemand mit einem Metallstab an diesem Holzgeländer entlang gerieben. Ja, mhm. Obwohl nur drei Personen in der Kirche waren und die saßen unten. Wie lange dauerte ein solcher Anfall in der Regel? Das ist unterschiedlich gewesen. Also wenn ich Glück hatte, waren es 20 Minuten. Wenn ich Pech hatte, waren es bis zu anderthalb Stunden. Was genau hat dann der Exorzist, der Geistliche, gemacht mit deiner Freundin? Ja, also es sind eben Gebete gesprochen worden. Das sind jetzt keine üblichen Gebete, die wir jetzt aus der Bibel kennen. Das sind, denke ich mal, Gebete gewesen, also die uns auch nicht gezeigt wurden. Die einfach dem Vatikan beziehungsweise auch diesen Menschen, die das machen dürfen, einfach vorbehalten sind. Ja. Also aber ich habe auch sehr, sehr viele Anfälle, das waren diese 120 ungefähr mitgemacht, die ich alleine mitgemacht habe, die ich alleine mit ihr erlebt habe. Und das war natürlich auch nicht das tollste Erlebnis. Warst du bei dem Exorzismus dabei? Bei den Befreiungsdiensten war ich dabei. Ja, wie lief denn das ab? Er hat Gebete gesprochen, deine Freundin hatte einen Anfall, sprach verschiedene Sprachen und wie du es gerade erklärt hast. Ja. Wie hat sie wiederum dann auf die Gebete reagiert? Sie hat reagiert in der Kirche, also es war sowieso schon ein Problem für sie, überhaupt in die Kirche zu gehen. Weihwasser ging überhaupt nicht, das ist so ein Mittel der Wahl. Es gibt auch noch andere Methoden, um sich davor zu schützen mit Exorzisten. Viertem Salz zum Beispiel, aber sie hat relativ aggressiv darauf reagiert. Das heißt also, sie wollte sich praktisch aus diesen Fängen befreien. Ich erinnere mich an eine Situation, wo eben dieser Pfarrer, der das darf, hinter uns stand. Ich sie im Arm gehalten habe und sie dann wirklich heftigst reagiert hat. Und dann also auch als Frau in einer ganz, ganz tiefen männlichen Stimme redet, in Hebräisch oder auch in Latein. Und dann praktisch den Priester verflucht. Also es werden wirklich, möchte ich jetzt hier nicht nennen, ganz, ganz furchtbare Schimpfwörter genannt. Es erinnert mich absolut an den Film Der Exorzist. Da genau so ist es dort geschildert. Das ist eben ein Spielfilm. Ja, ist ungefähr so. Die bessere Version davon ist noch der Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Domian, das Ritual. Ja, kenne ich auch. Mit Anthony Hopkins. Ja, natürlich. Ich habe diesen Film auf dem PTV gesehen, letztes Jahr erst, also als es alles schon vorbei war, letztes Jahr das erste Mal. Ich habe mich bis auf ein paar Szenen, habe ich mich wirklich dort selber wiedergefunden. Es war, also ich habe gedacht, also dieser Film ist genau das, was ich erlebt habe. Wie oft war deine Freundin bei dem Exorzisten? Wir waren häufig dort. Also es war jetzt nicht jedes Mal, dass ein Befreiungsdienst gemacht wurde oder so. Es gab auch sonstige Gespräche, aber es war, wie gesagt, also über ein Dutzend Mal. Und das hat letztendlich geholfen? Der Weg war eigentlich der. Das Problem war, dass sie auch überhaupt nicht mehr gottesgläubig war und dass sie viele Sünden in sich hatte, wie jetzt, sage ich mal, der strenge Gläubige heute sagt. Ich konnte damit auch nicht viel anfangen. Und die Sache war ganz einfach der, man muss seinen Weg finden. Und wir haben gelernt, oder beziehungsweise auch ein ganz berühmter Exorzist aus Italien sagt, jede Beichte ist besser als ein Exorzismus. Und das war praktisch der Weg, den sie erfahren musste, um einfach wieder ihren Glauben zu finden. Das heißt, sie musste wieder den Glauben zu Gott finden. Und dann war es gut? Es war nicht gleich gut, nein. Also es war ein ganz, ganz langer, ganz, ganz beschwerlicher und steiniger Weg. Bist du heute mit ihr noch zusammen? Nein, leider nicht. Weißt du, wie es ihr heute geht? Ja, wir haben Kontakt, es geht ihr heute gut. Und sie hat auch jetzt seit letztem Jahr, ja, jetzt haben wir 2013, das war, ja, also seit Januar, Februar 2012 keinen erneuten Anfall gehabt. Weil wir wirklich mit aller Macht und mit wirklich allen geholfen haben. Jetzt nehme ich das natürlich ernst, was du da erzählst. Und du hast eine Odyssee, habt ihr hinter euch an schlimmen Geschichten. Ja. Dennoch glaube ich an so etwas nicht. Ja. Wir wissen nicht, wie der Verlauf gewesen wäre, wenn sie gleich in eine gute psychiatrische Abteilung gekommen wäre. Das wissen wir nicht. Ja. Das weißt du auch nicht. Nee. Ich bin ausgesprochen skeptisch, wenn ich das höre, weil es so viele Voraussetzungen setzt. Das heißt, es muss Gott geben, es muss den Teufel geben, es muss das Böse geben, so wie die Kirche es definiert. Man muss zum Glauben finden und was weiß ich alles. Das finde ich alles Mittelalterglauben. Ja, richtig. Domian, das habe ich früher auch gedacht. Man kann es nicht nachvollziehen, wenn man es selber nicht erlebt hat. Das ist für mich genauso schockierend und unglaublich gewesen, in erster Linie, wie es für dich jetzt klingt. Nun kann es ja sein vielleicht, dass das gar nichts mit Gott und Teufel und irgendwelchen höheren Mächten zu tun hat, sondern dass dieser Priester eine Gabe hat, eine Behandlungsgabe, die einem Psychiater gleichkommt und ihr aus diesen psychischen Wirrnissen hat heraushelfen können. Nee, das kann ich nicht sagen, weil wir nämlich mehrere Leute in Anspruch genommen haben. Es gab einen ganz berühmten indischen Pater, der leider letztes Jahr verstorben ist. Da waren wir in einer großen Gebetsstätte, wo sich über 100 Menschen eingefunden haben, wovon ungefähr 10% ein ähnliches Problem hatten, die auch eine Privataudienz bei ihm bekommen haben. Wir haben sie Gott sei Dank dort zweimal bekommen, wurden auch von ihm gesegnet. Das kann man sich so vorstellen, dass viele Leute in einem Raum sitzen, eine Woche lang, und dass viel gebetet wird und dass einem alles nahegebracht wird und man dann eben diese persönlichen Gespräche bekommt, wer eben diese Probleme hat. Und die Leute dann wirklich beim Segnen reihenweise umfallen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, aber dafür gibt es wahrscheinlich massenweise wissenschaftliche Literatur, warum das so ist. Und wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht vorbereitet auf das Gespräch, wahrscheinlich gibt es auch in der Psychiatrie sehr viele Erklärungsmuster, was sogenannte Besessenheit beinhaltet und was dahinter steckt. Ja. Aber lass uns gar nicht darüber diskutieren. Bist du denn darüber jetzt zu einem gläubigen Menschen geworden? Jein. Also ich sage mal schon. Also ich hab das vorher ja nicht so gesehen, aber durch das, was ich jetzt alles erlebt habe, natürlich in erster Linie schon. Was natürlich bewegt hat, was dieser ganze Gedanke auch war. Ich weiß nicht, ob du diesen Fall kennst von der Anneliese Michel in Klingenberg. Ja, aber nur grob. Ja, nur grob, ja, 1976 verstorben. An ihr wurde mehrfach der große Exorzismus vollzogen und. Das sind alles solche Sachen, also so extrem war es natürlich nicht, Gott sei Dank. Auf jeden Fall geht es deiner Ex-Freundin besser. Das ist das Wichtigste. Ja, lieber Patrick, uns sprengt die Zeit gerade raus. Dankeschön für deinen Anruf und dankeschön, dass du uns so etwas erzählt hast. Darf ich noch kurz eins sagen? Ja. Ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die irgendwie ähnlich betroffen sind. Ich würde da gern helfen und Beratung bieten. Ich habe genug Ansprechstationen. Ja, würde ich gerne mir eine E-Mail schicken. Ihr dürft es gerne weitergeben. Würde ich es in diesem Fall nicht gerne machen, Patrick. Okay. Weil das ist so ein für uns nicht durchschaubares Gebiet und da möchten wir jetzt hier keine Pinnwand sein. Da bitte ich dich um Verständnis. Wer sich da interessiert, kann das sich im Internet auch nachforschen. Alles Gute wünsche ich dir, Patrick. Okay, ich danke dir, Dominik. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Jetzt hatte ich gerade das Gefühl, dass unser Fernsehbild noch mal heller geworden ist. Ich weiß es nicht. Heute ist alles ein bisschen komisch. Wahrscheinlich war das schon gerade etwas Übersinnliches, dass das Bild während dieses Gesprächs hell wurde. Man weiß es nicht. Heinz ist hier. Heinz ist 64. Guten Morgen, Heinz. Guten Morgen. Hallo, Heinz. Dein Thema. Ja, ich würde sagen Ehebruch. Würdest du sagen? Ja. Also meine Frau hat sich in einen 10 Jahre jüngeren Mann verliebt. Das heißt, er ist gleichaltrig, genauso alt wie sie. Mhm. Ein ehemaliger Klassenkamerad, den sie über Stehfrenz ausgegraben hat. Mhm. Und die haben eben zusammen kommuniziert erst, so ganz locker. Und das ist dann immer intimer geworden. Und meine Frau hat es sich total verändert plötzlich. Wann war das? Jetzt vor kurzem? Ja, das ist ungefähr, also das geht ungefähr ein halbes Jahr. Also im August letzten Jahres fing das an, dass sie eben dort sich auch wohl mit ihm getroffen hat. Aber zunächst ohne dein Wissen? Ja, erst ohne mein Wissen, richtig. Mhm. Wann hast du es raus? Und sie hat sich mehrmals mit ihm getroffen und sie bestreiten bis heute natürlich, dass sie sich nur einmal getroffen haben. Wie hast du es denn überhaupt rausgekriegt? Ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl gehabt, dass sie vor Weihnachten so ganz komisch geredet hat. Sie hat dann plötzlich gesagt, den Klassenkamerad, den sie kennengelernt hat, der ist sehr nett und ich finde ihn auch nett und er ist sehr charmant und ich mag ihn und er mag mich auch. Und das war so, und sie hat dann so, also es war ganz komisch. Und dann ist sie so im Frühjahr, wir sind normalerweise, wir haben ein Zimmer oben, wo da ist sie eben, sie ist immer später ins Bett gekommen, hat eben da bis nachts um eins vorm PC gesessen und hatte keine Lust mehr zum Spazieren gehen, hat ihre Filme da oben alleine geguckt. Mhm. Also es fand nicht mehr so eine Gemeinsamkeit, habe ich nicht mehr verspürt. Und ich habe irgendwie gespürt, sie hat sich verändert. Sie hat dann plötzlich gesagt, ja, ich bin ein neuer Mensch. Ich habe jetzt, ich hole jetzt meine Jugend nach, so ungefähr. Ja, das war alles jetzt so im Bereich nach vor Weihnachten. Ja. Und dann bin ich mit meinem Sohn Weihnachten nach, also bin ich weggefahren nach Leipzig und und sie fing an, plötzlich ihren, was sie früher nie gemacht hat, ihren Computer mit einem Passwort zu versehen und ihr Handy zu verschlüsseln und also heimlich Tuereien. Das heißt aber, die Tatsache, dass du das weißt, sagt mir, dass du schon versucht hast, da ein bisschen zu schnüffeln und bis dann... Nein, vorher nicht. Nur durch ihr Verhalten. Ja, okay. So, also, ist denn jetzt haben wir Ende Februar, ist denn jetzt mal ein klares Wort von deiner Frau gesprochen worden? Also sie hat ja, also ich habe ja im Grunde genommen geschnüffelt und haben dann festgestellt, dass eben das Ganze intimer wurde und eigentlich das meine Befürchtung bestätigt hat. Ja. Und sie hat eben, er hat sie richtig angebaggert, was man es auf Deutsch sagt, und immer süßlicher ist sie angemacht da in diesem Chat. Das heißt, mein Sohn hat ja sogar ein Chat-Protokoll da gefunden. Und in dem Chat-Protokoll kam immer raus, dass er eigentlich in Norddeich gewesen sein musste. Okay, so. Hast du jetzt mit deiner Frau klar gesprochen? Ja, sie hat ja offen zugegeben, dass sie in ihn verliebt ist. Mhm. Und sie ist zurzeit eben bei ihrer Mutter. Ja. Und wollte eigentlich heute oder gestern schon nach Hause fahren. Aber sie hat meines Erachtens einen Grund gesucht, den Aufenthalt zu verlängern. Und du vermutest, dass sie bei diesem Mann jetzt ist? Sie hat zwar, wir haben ja heiße Tage hinter uns. Ich habe ja, nachdem ich das rausgekriegt hatte, nachdem ich das bestätigt hatte, dass sie eben diesen Kontakt hat, da hat sie gesagt, wir haben dann mitgekriegt, sie hat sich ein Partnertelefon angeschafft. Gut, also, lassen wir mal die Details. Die Richtung ist klar. Sie hat einen neuen Freund. Sie hat einen neuen Bekannten von früher. Für mich ist das natürlich fürchterlich. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? 36 Jahre. 36 Jahre. So, das ist natürlich grauenhaft, wenn sowas passiert. Nur muss man jetzt sehen, wie man mit der Situation umgeht. Nur durch Vorwürfe und Schimpfen. Sie wollten zweigleisig fahren. Sie hat mir gesagt, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, da hat sie gesagt, wenn wir nicht geschnüffelt hätten, wäre sie dann nach Hause gekommen und da wäre alles wie früher gewesen. Wie ist denn eure... Aber das ist ja nicht wie früher gewesen. Nee, jetzt ist natürlich alles anders. Jetzt weißt du es ja vor allen Dingen und, auch. Und wie vorher war es... Aber sie hat ja... das Schlimme ist ja, sie hat ja mich ruhig gestellt auch. Wie war denn eure Ehe vor die letzten Jahre so, sagen wir mal? Ja, das war also ganz, ich würde bezeichnen als ganz normal. Also so, dass... Vielleicht hast du ihre Unzufriedenheit nicht gesehen. Ja, sie hat, das könnte natürlich sein, wenn sie sagt, sie holt jetzt ihre Jugend nach, ist das ja schon eine gewichtige Aussage. Ja, sie hat... Ja klar, sie hat, also ihr Vater ist verstorben im letzten Jahr, aber das hat sie so vorgeschoben. Und dieses Nachholen, ich meine, es ist ja so, sie hat hier soziale Kontakte schon, aber wenn irgendwo mal, wir haben ja lange drüber nachgedacht, sie ist zum Beispiel im Eine Weltladen beschäftigt und macht dort eben Dienst da im Eine Weltladen und ich bin viel in Vereinen tätig und so. Sie hat also nie aber das Bedürfnis gehabt, da mal irgendwie mitzumachen. Sie hat sich immer in ihrer Wohnung und sie war hier. Ich meinte immer, sie war zufrieden. Und sie hat wollte auch nirgends mit hin. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir in den letzten Monaten erst mal montags ins Kino gegangen sind zusammen. Okay, jetzt mal ein bisschen ruhig. Ja. Offensichtlich war sie nicht zufrieden. Ja. Sonst macht man so etwas nicht. Ja, offensichtlich ist sie jetzt zumindest verliebt und glücklich. Jetzt ist ja die Grundfrage, Heinz. Ja. Wie geht es weiter und wie willst du dich verhalten? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Naja, ich habe ja, ich will sehen. Ich wollte, also es ist ja so, dass sie bereit ist, hier wieder herzukommen. Das hat sie signalisiert. Sie will also ihre Ehe nicht aufgeben. Das hat sie gesagt. Aber ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Was heißt das? Wenn sie sich von ihm löst. Ja, genau. Was heißt das? Sie will die Ehe nicht aufgeben. Will sie denn den anderen Mann aufgeben? Na, das muss sie ja. Aber er behauptet ja, da wäre nichts. Er sagt ja, Glatzbeck, das ist nichts und zwar nichts. Und sie bestreitet das auch, dass da was wäre. Also denkt, die haben kein Verhältnis, bestreiten sie. Hast du denn mit dem Mann auch gesprochen? Ja, auch, ja. Wie bist du denn an den rangekommen? Ja, über das Telefon, was hier, die Telefonnummer von ihm, die hier überall prangte. Ach so. Hast du ihn angerufen? Ja. Dann hat er gesagt, nee, da war nichts. Ich hab zu ihm gesagt, Sie sind der Liebhaber meiner Frau. Und da hat er gesagt, nein, das bin ich nicht. Ich würde mich doch nicht mit einer verheirateten Frau einlassen. Hier in Hannover habe ich genügend Frauen, die nicht verheiratet sind. Ich werde doch mit einer verheirateten Frau nichts machen. Und ich habe gehört, ihre Ehe wäre so harmonisch. Und ich habe nie so eine harmonische Ehe gehabt. Ich lebe jetzt gerade, ich habe jetzt... Okay, das weiß man ja nicht, ob das stimmt. Der kann natürlich die Ohren voll gelogen haben. Naja, eben, das nehme ich auch an. Die haben ja auch gesagt, sie hätten mich nicht schlecht gemacht und sie hätten jetzt sich nur einmal getroffen. Auf jeden Fall ist da was im Busch. Wenn sie jetzt sagt, dass sie die Ehe nicht aufgeben will, muss sie ja auch klar sagen, wie es weitergeht und sie muss auch klar sagen, dass sie nichts mehr mit diesem Mann zu tun haben möchte. Ob das denn so wirklich ist und wahr ist, wage ich zu bezweifeln zunächst. Ich bin erstmal skeptisch. Ich würde euch vorschlagen, Heinz, da ihr ja alle sehr aufgebracht seid, verständlicherweise nach 36 Jahren ist man auch aufgebracht, man ist auch verletzt, wenn sowas passiert ist. Geht bitte für ein oder zwei oder drei Gespräche zu einer neutralen Person, zu einem Eheberater und besprecht die Zukunft am Tisch mit dieser neutralen Person. Das schafft ihr viel eher, wohin es dann auch gehen mag, als wenn ihr beiden alleine redet. Würdest du es machen? ich würde es machen und sie will das nicht. Das heißt, du hast es ihr schon vorgeschlagen? Dass sie, also die Verwandten haben sie auch schon, also ihre Mutter oder ihre Schwester oder meine Tochter auch hat es vorgeschlagen. Also meine Tochter, die hat ja auch mit ihr gesprochen. Mhm. Und dann sag du, dann stell du das doch als Bedingung. Das Recht, hast du ja jetzt auch. Sie ist ja nun im Fremdgang und sie will wieder zurück. Dann sagst du ja, unter der Bedingung, dass wir das mit einer neutralen Person mal alles richtig klären. Darauf würde ich bestehen. An deiner Stelle. Sonst bist du immer skeptisch. Darauf wird es hinauslaufen. Also ich würde sie auf jeden Fall da in die Richtung schon drängen, dass sie das mitmacht. Ja, das ist, denke ich schon. Anders geht das nicht. Ja, du kannst sie ja fragen, was haben wir zu verlieren, kannst du sie fragen. Ja. Oder hat sie Angst vor der Wahrheit? Wahrscheinlich. Ja, also, das ist natürlich alles sehr peinlich. Genau. Ne? So, jetzt bekommst du von meinem Psychologen ein paar Adressen und Anlaufstellen, wo ihr hingehen könntet in eurer Umgebung. Ja, dann hast du das schon mal in der Hand und dann kannst du sehen, wie ihr euch weiter verhaltet. Ja. Lieber Heinz, dann wünsche ich dir alles Gute, wie immer das Ganze dann sich auch entwickelt. Ja, danke. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Gerne, tschüss. Ja. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Nochmal ein Zwischenhinweis für die Leute, die gerade im Fernsehen hier rumgezappt sind und uns sehen. Wir haben heute etwas Probleme mit dem Licht, deswegen sieht das alles ein bisschen komisch aus, aber es geht leider nicht anders mehr heute zu lösen, heute Nacht. Hier ist Kirstin und Kirstin ist 25. Guten Morgen, Kirstin. Hi. Hi, Domian. Hallo, Kirstin. Ich heiße Christine. Ach, Christine, entschuldige, da habe ich es falsch gelesen. Christine. Kein Problem, macht nichts, alles in Ordnung. Und 25 stimmt. Ja, ist richtig. Sehr gut. Christine, weswegen hast du angerufen? Ich habe mit 11 Jahren ein traumatisches Erlebnis gehabt. Was war das? Ich wurde von einem Zuchtbullen überrannt. Oh, von einem Zuchtbullen überrannt? Ja, genau. Das heißt, da musst du doch schwer verletzt gewesen sein. Ja, ich hab, bin vom, mein rechtes Bein ist vom Knie abwärts amputiert. Oh. Wie ist das? Als ich 11 Jahre alt bin. Wie ist das denn damals passiert? Ich habe im Sommer einem Bauern in meinem Dorf ausgeholfen, die Kühe von der Weide zu holen und auch auf die Weide zu bringen. Mhm. Und als wir die Kühe dann von der Weide geholt haben, um sie in den Stall zu bringen, hat der Zuchtbulle mich über den Haufen gerannt. Der ist, keine Ahnung, der ist irgendwie durchgedreht und hat mich über den Haufen gerannt und hat mein rechtes Schienbein erwischt. Und du konntest da nicht ausweichen, das ging alles so schnell? Nein, hatte keine Chance. Hattest du außer der schweren Beinverletzung noch andere Verletzungen? Ich hatte ein paar Rippen gebrochen noch. Und musst ja dann als elfjähriges Kind wahnsinnige Angst gehabt haben oder einen Schock erlebt haben. Ja, ich sag mal so, ich habe seitdem panische Angst vor Kühen und Bullen. Ja, verständlicherweise, das hätte ich auch. Also ich kann nicht in die Nähe, weder in die Nähe von einem Bauernhof, noch kann ich irgendwie in die Nähe auf eine Weide, wo Kühe gerade stehen. Mhm. Oder ich kann mir die Tiere noch nicht mal im Fernsehen ansehen. Das ist echt super schrecklich für mich. Also, das heißt, damals deine Familie, die hatte keinen Bauernhof, ihr habt nur auf einem Dorf gewohnt. Ja, ich habe in so einem kleinen Dorf gewohnt und nicht bei meinen leiblichen Eltern, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen und wollte mir im Sommer, in den Sommerferien, ein bisschen Geld dazu verdienen. Ach so, und dann ist das so passiert. Ja. War das denn gleich klar, dass du das Bein verlieren wirst? Ja, für mich, ich weiß nicht, also es war, ich war so geschockt, dass ich das ehrlich gesagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, also es war irgendwie, es war super schrecklich und die Schmerzen waren zu groß und ich bin dann auch erst im Krankenhaus wach geworden, weil die Schmerzen echt schrecklich waren und die Ärzte haben versucht noch das Bein zu retten, aber das Bein war zu zertrümmert. Also gab es da vielleicht für dich oder für deine Eltern oder für dich später, als du erwachsen warst, irgendeine Entschädigung? Gab es eine Versicherung? Ist da jemand irgendwie? Nein, gar nicht. Nein, die haben jede Schuld von sich gewiesen. Mhm. Jetzt hast du, dass du heute bist du 25 Jahre alt und eine ganze Weile jetzt vergangen, 14 Jahre, dass dieses Erlebnis immer noch sehr präsent in dir ist. Ja, ist so. Also du sagst gerade Angst vor Bauernhöfen, Angst vor Kühen. Mhm. Sonst merkst du es sonst in deinem Alltag auch? Ich sag mal so, es gibt schon Momente, wo ich mir wünsche, es wäre nie passiert, so, weil, ja, ich habe nämlich letzte Woche eine Sendung von dir mitbekommen. Mhm. Ich habe nie Sex und deswegen rufe ich eigentlich auch an. Ach. Ja, genau, da war der erste Anrufer, war der Jan. Und der hat gesagt, irgendwann mitten in der Sendung oder mitten in dem Gespräch mit dir, Behinderte sollten keinen Sex haben. Das war ein ganz schlimmer Anrufer am Anfang, ja. Mit einer ganz furchtbaren faschistischen These war das. Das, na, und ich wäre beinahe aus der Haut gefahren. Ich wäre am liebsten in den Fernseher gesprungen und hätte ihn, also ich möchte das nicht aussprechen, aber ich war echt schockiert. Ja, er hatte sogar, dass Behinderte eigentlich gar kein Recht auf Sexualität haben aufgrund ihrer Behinderung. Ja, genau, aber das ist völliger Quatsch. Mein Sexleben ist super, fantastisch. Mhm. Und mein Lebensgefährte, der steht auch völlig zu mir, auch zu meiner Behinderung und dass das Bein weg ist und hat keine Probleme damit. Okay, er musste sich daran gewöhnen. Er hat sich damit arrangiert und am Anfang gab es zwar kleine Probleme, aber... Trägst du eine Prothese? Nein. Nein? Weil aufgrund meines Körpergewichts. Das heißt, wie bewegst du dich dann fort? Ich hüpfe durch die Wohnung auf einem Bein. Aber du kannst ja nicht durch die Welt hüpfen, zum Einkaufen. Nein, wenn ich rausgehe, ab Montag fange ich an zu arbeiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen, für körperlich und geistig Behinderte. Mhm. Und da habe ich natürlich einen Rollstuhl. Du sagst, du kannst keine Prothese tragen aufgrund deines Gewichtes. Wie viel wiegst du denn? 125. Das ist ein bisschen viel, ne? Mhm, leider ja, aber ich habe jetzt im letzten halben Jahr trotz dieser ich sag nicht gerne Behinderung, weil das ist immer noch ein großes Thema für mich. Ich bin auch damals in schwere Depressionen gefallen und habe auch jahrelange Therapie hinter mir und ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich jetzt richtig öffentlich darüber spreche. Verstehe, kann. Kompliment, dass du dich das dann getraut hast. Ich verstehe, dann ist das vielleicht mit dem Übergewicht auch gekommen, so dass es ein bisschen Frustessen war. Genau, ja, ich habe alles in mich hineingestopft. Mhm. Ich habe mir gedacht, auch keiner will mich, keiner hat mich lieb und keiner wird mich jemals so akzeptieren, wie ich jetzt bin, aber das ist ganz anders. Aber dein Freund akzeptiert dich so, wie du bist. Ja, und seit wann kennst du ihn? Wir sind erst seit 5 Monaten zusammen. Ganz und wie habt ihr euch kennengelernt? Durch eine Freundin von mir. Also ich war auf einer Feier gewesen bei ihr und sie hat eine Privatfeier geschmissen. Mhm. Die war blöderweise im Dachgeschoss. Das ist für dich ungünstig. Extrem ungünstig, ja, auf jeden Fall. Und ich habe so Probleme gehabt, da die Treppen hochzukommen, obwohl ich noch Krücken dabei hatte. Mhm. Ich musste wirklich jeden Treppenabsatz stehen bleiben und mindestens für 5 Minuten Pause machen und verschnaufen, weil ich da echt nicht hochkomme. Aber es hat sich gelohnt, dass du hochgegangen bist. Ja, sonst hätte ich den echt nicht kennengelernt. Hattest du denn vorher auch schon mal Beziehungen? Ja, aber die liefen nicht ganz so toll. Aber die letzte Beziehung zum Beispiel, die war so extrem schlimm für mich. Ich weiß nicht, also eigentlich hatte ich mir diese Beziehung wirklich anders vorgestellt, weil am Anfang hat er gesagt, ey, wow, du bist echt klasse Frau, hast einen super Charakter, mich stört dein Bein nicht. Mhm. Aber du hast dann vorher aber auch schon sexuelle Erfahrungen gesammelt, jetzt vor dem letzten Freund, das Jahr. Ja, klar. Und der Aufhänger war, dass du sagst, also trotz deiner Behinderung klappt der Sex wunderbar und du bist sexuell eine sehr zufriedene Frau. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich da echt nicht beklagen. Ich fand die These ja auch ganz ganz schrecklich von dem Anrufer. Und leider ist die Leitung weggebrochen von ihm, dass wir da nicht weiter diskutieren konnten. Das war echt schlimm. Also ging gar nicht. Ne? Ich glaube, seine Haltung war auch mehr gegen sich gerichtet als gegen andere Leute. Und das war das besonders Traurige daran. Aber naja, also ich hab mir das schon gedacht, dass viele von euch natürlich da jetzt auf die Barrikaden gehen, wenn die das hören. Ja klar, also in dem Moment habe ich mich richtig beleidigt. Natürlich, natürlich, zu Recht auch. Zu Recht. Ja klar, weil es gibt nicht viele Menschen, die die jetzt wirklich damit klarkommen, dass es gibt so viele Menschen, die wirklich eine Amputation hinter sich haben, die wirklich alle Gliedmaßen fehlen aufgrund eines schweren Unfalls. Mhm. Und klar, dass sie sich dann auch beleidigt fühlen. Ja, klar. Und, auf jeden Fall war das eine tolle Rückmeldung. Und du hast gerade so einen Satz gesagt, das heißt, wenn du etwas abnehmen würdest und könntest demnächst, dann wäre das mit der Prothese vielleicht sogar möglich, ne? Auf jeden Fall, ja. Ah, Mensch, das ist doch ein Ziel, Christine. Auf jeden Fall. Und ich habe im letzten halben Jahr schon 10 Kilo abgenommen. Wie viel musst du noch runter, um die Prothese tragen zu können? Ich muss runter auf ca. 78 Kilo. Das schaffst du. Das schaffst du. Auf jeden Fall. Ich werde mich da auch ransetzen und das tun. Und das ist ja dann eine große Verbesserung der Lebensqualität, wenn du mit der Prothese dann dich arrangiert hast und mit der Prothese gehen kannst. Ja, klar. Das ist ja dann ein ganz, ganz neues Leben letztendlich für dich. Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich weiß, Eigenlob stinkt eigentlich normalerweise. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich stolz auf mich selber, dass ich das wirklich geschafft habe, dass ich aus diesen Depressionen raus bin. Dass selbst wenn ich auf der Straße bin und wenn ich die Hose anziehe oder mein Freund zieht mir ja die Hose an, dann und wir dann rausgehen, dann hüpfe ich ja nach draußen und er geht mit dem Rollstuhl voran, damit ich mich dann unten hinsetzen kann auf den Rollstuhl. Und dann machen wir das meistens so, dass wir den Rest von der Hose, wo kein Bein mehr ist, dass wir das unter mein Oberschenkel schieben. Ja, ja, genau. Ja. Und ich kriege so viele Blicke und ich habe am Anfang so Probleme damit gehabt und jetzt stört mich das nicht. Super. Ich sehe die Leute nicht, die mich angucken. Christine, so muss es bleiben. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du angerufen hast und alles Liebe dir und deinem Freund. Ja, danke schön, Domian. Ach so, was ich fragen wollte. Ja. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ich finde dich so toll. Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift, okay? Alles klar, super. Alles Gute, tschüss. Ja, danke dir auch. Einen schönen Abend. Dankeschön, eine tschüss. Schöne Sendung. Ja, danke sehr, sehr nett, tschüss. Ja, danke, tschüss. 1.37 Uhr haben wir. Und hier ist Michael. Michael ist 20. Hallo, Michael. Hallo, hier ist Michael. Ach, Michael. Michael, 20 Jahre. Ja, genau. Also ich habe Probleme mit zu Hause, also mit meiner ganzen Familie, mit meinen Geschwistern auf jeden Fall, mit meinem Bruder. Der hat eine eigene Wohnung, kommt aber zu uns in mein Hause. Und ja, macht ganz viel immer Stress und provoziert mich auch um und beleidigt mich bis zum Gründer, also mit richtig behindert, du bist bekloppt und das ist, ärgert mich natürlich. Manchmal heule ich dann auch zu Hause, ne, und das ist ein bisschen ärgerlich so. Ja, mal zur Klärung der Familienverhältnisse. Du lebst zu Hause, genau. Bei deinen Eltern. Wie viele Geschwister wohnen noch zu Hause? Bis jetzt keine mehr, also ich bin der Einzige. Achso, der Einzige. Es gibt, wie viel gibt es sonst noch? Drei. Drei. Und genau. Mit den anderen beiden geht alles gut, die außer Haus sind, nur mit diesem ja, Bruder? Ja, also mit den anderen beiden verstehe ich mich richtig super. Ja. Außer mit Kai natürlich nicht. Mit dem Bruder nicht? Bruder, genau, mit dem anderen nicht. Der hat jetzt mit seiner Freundin, der wohnt jetzt auch in eine eigene Wohnung und zwar kommt er jeden Tag her mit seinem Hund und es geht gar nicht. Also wie viel älter ist der? Der ist jetzt 30 geworden. Ah ja. Und wieso habt ihr euch immer dann in den Haaren? Um was geht es da? Also es geht halt um seine Sachen, um meine Sachen auch viel. Also wenn ich hoch in Männerruheraum, so nennen die das immer, und wenn ich da reingehe und irgendwas suche, irgendwie ein Kuli oder so, verpiss dich und also richtig schon manchmal Sachen. Ich bin nicht verstanden. Wie Ruheraum? Was für ein Ruheraum? Ja, das ist so ein Männerruheraum, so nennen die das, also eine Stube eigentlich. In der Wohnung von deinen Eltern und dir? Genau. Da gibt es einen Ruheraum? Ja. Ein Männerruheraum? Ja, so heißt das. Wer hat den eingerichtet? Mein Bruder und mein Vater. Aber der Bruder wohnt ja nicht mehr zu Hause. Genau, und ich darf da auch nicht rein, weil das ist mein Vater ist eigentlich und mein Bruder ist. Und ich so, ja, aber ich wohne hier und habe auch ein Recht eigentlich dazu, mal ins Zimmer reinzukommen und auch mal mich mit euch unterhalten, weil Was ist da so schlimm, wenn du in diesen Raum, also nochmal die Frage, was ist das für ein Raum, was wie sieht der aus? Das ist so wie ein Stube, also eigentlich theoretisch. Da steht halt eine Couch, Fernsehen und PC und ja. Und darf deine Mutter da auch nicht rein? Doch, meine Mutter darf rein, aber ich nicht. Du darfst da nicht rein? Aber mit welcher Begründung? Ja, das möchte ich auch mal gerne wissen. Also ich weiß auch nicht genau. Also wenn nochmal Besuch kommt, ja, sage ich guten Tag und dann sagen die mir, ja, verpiss dich jetzt runter und du hast hier nichts zu suchen hier oben und ne, geh zu deine Idiotenkumpels und sowas alles. Also ich werde mal echt den ausgegrenzt. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern generell? Also zu meinem Vater ist okay, also mit meinem Vater kann ich gut reden, weil er kommt auch nur Wochenende nach Hause, also er ist immer auf Montage in Hamburg. Mhm. Ja, und sonst meine Mutter gar nicht. Also meine Mutter steht lieber zu Kai und Aber wenn du mit deinem Vater gut reden kannst, dann kannst du den nochmal fragen, was soll denn das? Warum darf ich da nicht rein? Ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt und er konnte auch nicht viel sagen, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall mein Bruder kommt ja nochmal auf mein Zimmer rein, macht den Stress. So wie gestern Abend, kommt er rein und weckt mich um 5 Uhr morgens auf, wo ich noch geschlafen habe. Und er meint so zu mir, ja, steh auf, du Assi, und ne, und geh mit dem Hund. Und ja, und dann sage ich, hallo, ich will schlafen. Und dann zieht er mir die Bettdecke weg und macht ein bisschen Stress hier und so. Ne? Also geht auch einfach mein... Also geht auch einfach... Ja? geht auch einfach mein Zimmer mit dem Dietrich so, also ich schließe nur mein Zimmer ab, wenn ich unterwegs bin, mhm. weil das sind ja auch Privatzellen, wo ich bin nämlich 20 und da will ich mhm. auch meine Sachen haben, wo mhm. ich auch sagen kann, okay, halt, hier stopp ich weiter. Ja, klar. So, und dann schließe ich auch mal ab und dann kommt geht er einfach rein mit dem Dietrich und er so, macht einfach die Tür auf, ja, und dann füllen er einfach entweder Zigaretten oder irgendwas anderes. Wird er auch schon mal gewalttätig? Ja. Das, was macht er? Ja, also wenn ich mit meiner Mutter mich vernünftig unterhalten so und dann kommt er und tritt mir mal also richtig so einen Arm um und sagt, komm her, du Kleine, sowas alles, also richtig, mal richtig harte Sachen so, also tritt mir mal richtig den Arm um und haut mir auch ein bisschen auf den Boden, drückt er mich dann runter und mhm. das ist echt heftig dann. Und wie lange geht das schon so zwischen euch beiden? So, über ein Jahr jetzt schon. Also er war ja auch im Gefängnis und da kam er mal wieder raus, also vor 3 Jahren kam er jetzt wieder raus und mhm. da ich mir auch oft gefreut, wir haben auch echt ein gutes Verhältnis gehabt, wo er im Gefängnis war so mhm. und haben auch fast jeden dritten Tag mindestens telefoniert und ja, wo er rauskam, war auch alles gut und dann jetzt seine Freundin kennengelernt und seit da aus ist es richtig schlimm geworden. Vielleicht ist er mit seinem Leben nicht zufrieden und lässt seinen Frust an dir aus. Hm, das habe ich mir auch schon gedacht. Also ich rede auch mit meinen Nachbarinnen drüber ein bisschen manchmal und ja, wenn er arbeiten tut, also er hat jetzt wieder keine Arbeit, aber wenn er manchmal so nebenbei arbeiten tut, dann ist er wieder ganz anders, ein bisschen anders drauf und wenn mhm. er wieder gar nichts hat, dann kommt er alles wieder hoch und dann man nimmt ja auch, ja. Das Schlimme ist natürlich, dass deine Eltern da keine Grenzen ziehen und genau, na die kommen nicht mehr gegen an, hat meine Mutter gesagt. Also meine Mutter schafft das auch nicht mehr und meine Mutter kann auch nicht mehr. Ich so, ja, dann will ich raus hier und ja, ja wissen. Was machst du denn, Michael, vom Beruf? Also ich habe jetzt meine Ausbildung angefangen wieder. Mhm. Als Verkäuferhelfer, also UFAT. Als was? Als UFAT, das ist so ein überbetriebliches soziales Jahr. Achso. Mhm. Ja, und das mache ich jetzt gerade und. Überbetriebliches soziales Jahr, was ist man dann danach? Verkaufshelfer. Ach so, okay. Mhm. Genau, und dann, ja, und da habe ich manchmal auch keine Ruhe, also mein Zimmer soll ich lernen tun und so, das ist echt immer mhm. noch schlimm. Also, mein Gedanke war gerade, offensichtlich ist das eine sehr verfahrene Situation, mhm. wo keiner, dein Vater traut sich nicht, die Mutter traut sich nicht, du kommst gegen den nicht an, er macht Sachen mit dir, die er wirklich nicht machen sollte. Ja. Da ist eigentlich die Lösung, wenn du das irgendwie hinbekommen könntest, dass du da ausziehst und deine eigene Bude irgendwo hast, wo er nicht rein kann mehr. Das habe ich mir auch schon gewünscht. Also was heißt gewünscht, ich bin jetzt schon ganzen Ämter durchgegangen, heute auch wieder und die sagen, ja, Herr Wiemes, bis zum 25. Lebensjahr müssten sie da wohnen bleiben und sowas, ne? Ja, aber da gibt's doch wahrscheinlich irgendwelche Möglichkeiten, dass du Wohngeld kriegst oder irgendwelche Unterstützungen. Hast du dich da rundherum schlau gemacht schon? Ja, also ich war jetzt auch schon beim Jugendamt, habe da für junge Erwachsene Hilfe geholt. Mhm. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass wir das bald bearbeitet. Also ich hoffe, das kommt durch. Aber das ist gut, dann bist du schon mal aktiv. Das sind so Sachen, die ich dir auch vorgeschlagen hätte. Ich glaube, die Lösung, manchmal sind Dinge so vertrackt, dann besteht die Lösung nur darin, dass man selbst geht. Mhm. Das ist auch kein Eingeständnis der Schwäche, sondern das ist eigentlich eine Klugheit, wenn man dann geht. Denn du schaffst ja nicht, gegen ihn anzukommen. Genau. Und immer wieder streiten und streiten und streiten macht einen ja fertig und zermürbt einen auch. Und dann ist es wirklich schlauer zu sagen, okay, ich gehe in meine eigene Bude irgendwo, da kommt der nicht rein und dann kann der mir erstmal den Puckel runterrutschen. Ja, na ich hoffe mal, dass es klappt, also auch mit Wohnung und sich, also ich habe auch noch nebenbei so einen Streetworker hier in Wismar, der unterstützt mich auch ein bisschen. Ah, sehr gut, der weiß dann ja auch Bescheid, was man alles machen kann. Genau. Dennoch, Michael, möchte ich, dass mein Psychologe auch noch mal ein paar Worte mit dir redet, vielleicht hat der auch noch ein paar Tipps für dich, die du verarbeiten und verwerten kannst für deine nächsten Schritte. Okay. Das machen wir so, Michael. Der Peter ruft dich gleich an, du legst bitte auf. Okay, gut. Viel Glück, also, alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Karin, 49. Hallo Karin. Hallo. Hallo Karin, um was geht's? Ja, ich habe so ein kleines Problem. Ich bin nicht so besonders gesund und möchte mich gern von meinem Partner trennen, weil ich ihm ein Leben ermöglichen möchte. Du möchtest dich von deinem Partner trennen, um ihm ein Leben zu ermöglichen? Ja. Wie lange bist du mit deinem Partner zusammen schon? 8 Jahre. 8 Jahre. Und wie ist die Beziehung? Eigentlich sehr schön. Dann ist das ja ein gewaltiger Schritt, wenn man sagt, ich will freiwillig aus einer schönen Beziehung gehen, nur um ihm Gutes zu tun. Ja, was ich liebe diesen Mann und möchte nicht weiter zugucken, wie er mit und unter mir leidet. Jetzt erzähl mal ein bisschen ausführlicher von deiner Erkrankung und wieso er darunter leidet. Also ich habe seit 20 Jahren Multiple Sklerose. Mhm. Die ist bis vor 5 Jahren schubförmig verlaufen, seitdem chronisch progredient. Das heißt? Also schleichend, fortlaufend. Ja. Dann hatte ich vor 3 Jahren eine Brustkrebserkrankung, die ich jetzt zwar relativ gut überwunden habe aber von den Behandlungen durch den Krebs auch noch ein Herzleiden davon getragen, sodass ich mich kaum noch aus dem Haus bewegen kann. Und also mein Alltag ist, dass ich es schaffe, aufzustehen, vielleicht ein bisschen irgendwas im Haushalt zu tun, mäßig, aber eigentlich das Haus so gut wie nicht mehr verlassen kann. Weil du es vom Herz her und vom Kreislauf her nicht schaffst. Vom Herz her, vom Kreislauf her und auch, von der MS her. Ich habe Spastiken in den Beinen und kann sehr, sehr schlecht laufen. Bin auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. Mhm. Kannst du dich innerhalb der Wohnung, also so zur Küche, zur Toilette und so, kannst du dich da alleine fortbewegen? Mäßig. Also ich habe auch eine Pflegekraft. Mhm. Also ich habe Hilfe beim Waschen, beim Duschen, beim Anziehen. Mhm. Also für mich ist alles sehr schwierig und sehr aufwendig. Und du hast das Gefühl, dass es schleichend immer schwieriger wird. Das wird immer schwieriger, ja. Mit der Perspektive, dass du irgendwann gar nicht mehr aufstehen wirst können? Ja. Lebt denn dein Freund mit in deiner Wohnung? Nein, das lebt er nicht. Also wir leben 200 Kilometer entfernt. Ach, so weit. Haben eine Wochenendbeziehung von Donnerstag bis Sonntag. Mhm. Das ist auch wirklich, wirklich wunderschön für mich. Aber also ich habe das Gefühl, seitdem es mir so viel schlechter geht und ich so wenig Auslauf in Anführungsstrichen habe, schränke ich ihn so sehr ein, dass er furchtbar leidet. Hat er denn schon mal eine Andeutung gemacht, dass ihn das sehr einschränkt und dass er darunter sehr leidet und dass ihm viel fehlt? Also er kommt jetzt nicht und sagt, das fehlt mir, sondern es sind so Sachen wie, ich möchte gerne und auch lass uns doch und wollen wir das nicht und... Mhm. Also er würde gerne noch mehr Sachen unternehmen, aber du kannst es einfach nicht mehr. Wir sind ganz viel gereist, wir lieben Städtereisen, wir waren, ich weiß nicht wie viel oft in Paris und ich weiß nicht was, waren das auch schon mit dem Rollstuhl, aber es ist halt für mich wahnsinnig anstrengend und auch die Energie aufzubringen überhaupt. Ja. Sowas anzupacken ist schwer. Hast du ihm denn diese Idee oder diesen Vorschlag schon unterbreitet? Dass wir uns trennen? Ja. Nicht konkret. Aber du hast eine Andeutung gemacht? Ich habe eine Andeutung gemacht, weil ich, er würde wahnsinnig gerne mit mir zusammenziehen. Und ich habe gesagt, ich ziehe nicht mit dir zusammen, um mich pflegen zu lassen. Mhm. Wenn ich Pflege brauche, dann möchte ich in ein Hospiz gehen. Ja. In der Hospiz geht man ja, wenn man quasi kurz vorm Sterben ist. Ja. Er sagt sogar, dass er mit dir zusammenziehen würde. Ja. Obwohl ihr all die Jahre eine Fernbeziehung hattet. Wäre das denn möglich, so für ihn beruflich, dass er denn da auch lebt, wo du wohnst? Nein, ich müsste umziehen. Ach, du müsstest umziehen. Mhm. Das wäre ja für dich auch sehr beschwerlich, so ein Umzug. Würdest du das finden? Und das wäre auch für mich von meinem Umfeld, Bekannte. Bekannte habe ich ja gar nicht mehr so viele, weil ich ja nicht mehr aus dem Haus gehe. Aber also was mein Ärzte, also mein Behandlungsumfeld betrifft, wäre das für mich halt sehr, sehr schwierig. Und ich finde das von deiner Seite aus natürlich eine ganz, ich sag mal, eine ganz tief ehrenwerte Haltung, wenn du deinem Freund nicht zur Last werden willst. Ja. Gleichzeitig sagst du, dass du ihn sehr liebst. Ja, und eben drum. Ja, deswegen bist du ausgezeichnet durch so eine Idee. Und offensichtlich liebt er dich aber auch sehr. Sonst wäre er ja wahrscheinlich schon längst weg. Richtig. Und wenn er sagt, dass er sogar gut fände, wenn ihr zusammen wohnen würdet, bedeutet das für mich ja, dass er dich gerne noch näher um sich herum haben möchte. Nicht als Pflegekraft in erster Linie, sondern vielleicht auch um dir noch mehr beizustehen in der jetzt schweren Zeit. Ich bin zwiegespalten, Karin. Ich muss dir auf der einen Seite sagen, wie gesagt, ich habe großen Respekt, wenn jemand so eine Entscheidung fallen würde, wie du sie gerade überlegt hast. Andererseits habe ich so für mich auch noch diese alte Romantik oder die alte Überzeugung, nämlich wenn man sich liebt, dass man in den schönsten und glücklichsten Zeiten miteinander ist, aber dass man auch in den schwersten Zeiten miteinander ist und sich zur Seite steht. Ja, aber du kannst mich ja auch verstehen. Ja, aber so schade, dass ich mit deinem Freund nicht sprechen kann. Vielleicht würde er diesen Wunsch sogar als Affront auffassen. Das würde er sicher, ja. Sonst hätte ich dich angerufen. Ich versetze mich gerade in ihn. Und ich gehe davon aus, dass das eine tolle Beziehung ist und dass er dich trotz deiner Erkrankung und der schweren Verhältnisse tief liebt, nach wie vor. Dann würde ich wirklich fast schon geschockt reagieren, wenn du zu mir sagst, komm, ich möchte mich von dir trennen. Ja. Dann würde ich sagen, pass mal auf. Wir sind ein Paar und wir haben eine große Liebe. Und diese Liebe schafft alles. Die schafft auch diese schwere Zeit. Dann verzichten wir. Wir sind viel gereist, das haben wir alles erlebt. Dann machen wir es uns jetzt in der Wohnung schön. Und machen das Beste aus der Zeit, die uns bleibt. Okay. Immer vorausgesetzt, dass er dich wirklich tief liebt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so. Das Gefühl habe ich auch. Mhm. Und genau deswegen trage ich diese schwere Entscheidung in mir, weil ich irgendwie immer denke, dann geht es mir vielleicht noch 2 oder 3 Jahre einigermaßen gut. Und dann kriegen wir das auch noch hin und dann steht er plötzlich vielleicht irgendwie ganz alleine da, weil ich mich gar nicht mehr rühren kann. Aber mach dir die Sorgen mal jetzt noch nicht, was in 2, 3 Jahren ist. Okay. Vielleicht wäre es wirklich wohltuend für dich und für ihn auch, wenn ihr mal ein ganz offenes Gespräch darüber führt und dass du ihm vielleicht das sogar mal erzählst, dass du darüber nachgedacht hast. Hm. Und du siehst ja, wie er dann reagiert. Ja. Vielleicht gibt dieses Gespräch dann eine Klärung und nochmal ein klares Fundament jetzt auch für die neue, etwas schwerere Zeit, in der ihr jetzt seid. Hm. Es ist ja für dich auch so, wenn du wirklich merkst, dass er mit vollem Herzen bei dir ist, ist das ja für dich auch eine tolle Kraftspende für dein Leben. Ja, natürlich. Mhm. Das ist sehr schön. Mhm. Und eben weil es so schön ist, denke ich immer, oh Gott, das kannst du ihm gar nicht antun. Sprich mal mit ihm. Und lass das mal so vielleicht nachwirken, wie wir uns beide gerade unterhalten haben. Okay. Meine Liebe, Karin, ich danke dir. Von Herzen alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören, Karin. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Laura und Laura ist 18. Guten Morgen, Laura. Hallo, Domian. Hallo, Laura. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Danke. Also, ich bin Prostituierte und in einem gehobenen Club. Mhm. Möchte dort eigentlich nicht länger arbeiten. Ich arbeite dort seit ca. 6 Monaten, weil ich Drogen konsumiere, also Kokain. Mhm. Und das ist ziemlich teuer. Ja. Und ich würde sagen, das entspringt alles meiner Kindheit, weil ich auch eine scheiß Kindheit hatte. Sorry, wenn ich mich so ausdrücke, ist aber so. habe auch keinen Schulabschluss und da blieb mir nichts. Du arbeitest seit 6 Monaten in diesem Club. Heißt das, dass du auch seit 6 Monaten erst als Prostituierte arbeitest, grundsätzlich? Genau. Ja. Also das war wirklich das erste Mal. Und bist da in diesem Club auch an die Drogen gekommen oder hast du vorher schon Drogen genommen? Nein, ich habe davor schon Drogen genommen. Die harten Sachen. Wie bitte? Die harten Sachen, also Koks. Genau, unter anderem. Ja. Genau. Ja, erstmal hat es natürlich mit Zigaretten angefangen, dann Kiffen und Kokain. Ist es jetzt mehr geworden mit dem Kokain? Also es hat sich mittlerweile verringert, weil ich jetzt mit der Schule anfangen möchte und allem. Und ich mir wirklich denke, mein Gott, das kann es doch eigentlich nicht gewesen sein. Ich bin noch ziemlich jung, habe jetzt noch die Chance. Ich habe einfach nur Angst, dass das alles nicht funktioniert, weil ich auch krasse Depressionen habe und abends im Bett liege und denke mir, mein Gott, was machst du da? Total eklig und alles, ne? Und also ich höre daraus, was du sagst, dass du dein Leben radikal verändern möchtest. Raus aus der Prostitution und raus aus den Drogen. Genau. Und eine Schule einen Schulabschluss machen und ein relativ normales Leben führen möchtest. Genau. Es ist ein harter Weg, den ich jetzt einschlagen muss, weil ich ja auch gar keinen Kontakt mehr habe zu meiner Familie. Also ich habe hier ein Zimmer gemietet, lebe hier also, ne? Kannst du da so schnell raus aus diesem Club, in dem du arbeitest? Wenn du sagst, ich will raus, lassen die dich raus? Mit schweren Herzen natürlich. Ja, aber da gibt es keine Gewalt oder irgendwie sowas, dass die dich da mit Gewalt... Ich habe das schon mal anders erlebt, so. Aber da waren, sagen wir, 3 von 10 hatten auf jeden Fall richtig krasse Probleme. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob die irgendwie verschuldet waren oder sowas, ne? Das ist halt noch so nebensächlich so eine Angst von mir, aber ich würde das dann halt auch durchziehen. Ich meine, So, Laura, jetzt will ich mal was sagen, denn die Sendung dauert nicht mehr so sehr lange, aber ich möchte auf jeden Fall dir noch was ganz Klares von meiner Seite aus sagen. Du hast mir jetzt ein paar Fakten genannt. Ja. Ich finde das ausgesprochen toll und respektabel, wenn du das machst. Und ich ziehe meinen Hut vor dir, wenn du das durchziehst. Ich erahne, wie schwierig das ist. Du hängst in den Drogen drin, du hängst in der Prostitution drin, du bist es jetzt gewohnt. Und an dem schnellen Geld. Und an dem schnellen Geld, genau, das wollte ich gerade sagen. So. Und da jetzt wirklich aus Vernunft zu sagen, nein, ich will irgendwann mal ein ganz anderes Leben führen, da rauszugehen, ist erstmal eine ganz tolle Idee von dir. Kompliment. Das schaffen wirklich nicht viele Mädels in deiner Situation. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Danke. Und ich möchte dich wirklich mit allem, was mir zur Verfügung steht, ermutigen, das auch zu tun. Ich schwöre dir, das ist jetzt kein blöder Spruch. Wenn du das geschafft hast in ein paar Jahren, wirst du so stolz sein auf dich und so froh sein, dass du es gemacht hast. Auch wenn es am Anfang ganz schwer sein wird. Ja, danke schön. Ich hoffe, dass ich die Kraft habe. Also beziehungsweise ich werde die Kraft haben, ich werde es schaffen. Ja. Und danke schön. Jetzt werden wir dich, aber mein Psychologe ruft dich aber dennoch mal jetzt an. Okay. Vielleicht kann er dir noch ein paar Ratschläge geben, wo du dir auch etwas Unterstützung und Hilfe holen kannst für diese Schritte. Denn das ganz alleine zu machen ist ja sehr schwierig. Natürlich. Ja, liebe Laura, dann legst du bitte auf und der Peter wird sich gleich bei dir melden. Okay, danke schön, Damian. Alles schönen Gute. Abend noch. Viel Glück, ciao. Tschüss. Tschüss. Schönen Feierabend, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Alina Marquis. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen, auch Freitagnacht. Bis dann. Ciao.